Gabriel Garcia Marquez, Chronik eines angekündigten Todes. Erster Teil. An dem Tag, an dem sie Santiago Nassar töten wollten, stand er um 5.30 Uhr morgens auf, um den Dampfer zu erwarten, mit dem der Bischof kam. Er hatte geträumt, er wandere durch einen Wald aus Feigenbäumen, in dem ein sanfter Nieselregen fiel, und einen Augenblick lang war er glücklich in dem Traum, aber beim Erwachen fühlte er sich vollständig mit Vogelkacke bespritzt. »Er träumt immer von Bäumen«, sagte mir Placida Linero, seine Mutter, als sie 27 Jahre später die Einzelheiten jenes unglückseligen Montags beschwor. In der Woche davor hatte er geträumt, er säße allein in einem Flugzeug aus Silberpapier, das zwischen Mandelbäumen hindurchflog, ohne anzustoßen, sagte sie. Sie hatte den wohlverdienten Ruf einer zuverlässigen Deuterin fremder Träume, sofern man sie ihr auf nüchternen Marken erzählte, und doch hatte sie in den beiden Träumen ihres Sohnes kein unheilvolles Vorzeichen entdeckt, auch nicht in den anderen Träumen von Bäumen, die er ihr an den seinem Tod vorausgegangenen Vormittagen erzählt hatte. Auch Santiago Nassar erkannte das Omen nicht. Er hatte kurz und schlecht geschlafen, ohne sich ausgezogen zu haben, und erwachte mit Kopfschmerzen und einem Belag wie von Messingsteigbügeln auf der Zunge, was er als natürliche Nachwirkungen des Hochzeitsgelages deutete, das sich bis nach Mitternacht hingezogen hatte. Mehr noch, die zahlreichen Personen, denen er begegnete, nachdem er sein Haus um 6.05 Uhr verlassen hatte, bis er eine Stunde später wie ein Schwein abgestochen wurde, erinnerten sich seiner als etwas verschlafen, aber gut gelaunt, und zu allem bemerkte er beiläufig, es sei ein sehr schöner Tag. Niemand war sicher, ob er vom Wetter sprach. Viele stimmten in ihrer Erinnerung darin ein, dass es ein strahlender Morgen mit einer Brise vom Meer gewesen war, die durch die Bananenpflanzungen wehte, wie von einem schönen Februar jener Zeit zu erwarten war. Die meisten waren sich indessen darin einig, dass es düsteres Wetter gewesen war, mit einem trüben, niedrigen Himmel und einem zähen Geruch nach stehenden Gewässern, und dass im Augenblick des Unglücks ein kleiner Nieselregen fiel, wie ihn Santiago Nassar im Wald seines Traums erblickt hatte. Ich erholte mich gerade vom Hochzeitsgelage in Maria Alejandrina Cervantes apostolischem Schoß und erwachte erst vom Lärm der sturmläutenden Glocken, von denen ich dachte, man habe sie zu Ehren des Bischofs in Bewegung gesetzt. Santiago Nassar zog eine Hose und ein Hemd aus weißem Leinen an, beides ungestärkt, wie er sie am Vortag für die Hochzeit angezogen hatte. Es war die Kleidung zu gegebenem Anlass. Ohne die Ankunft des Bischofs hätte er seinen Khaki-Anzug und die Reitstiefel angezogen, in denen er montags zum göttlichen Antlitz ritt, der von seinem Vater ererbten Hacienda, die er sehr kundig, aber ohne viel Glück verwaltete. Im Bergland trug er eine 357er Magnum im Gürtel, deren Vollmantelgeschosse, wie er sagte, ein Pferd in der Mitte in zwei reißen konnten. Zur Rebhuhnzeit nahm er sein Falknergerät mit. Im Schrank verwahrte er überdies eine Mannlicher Schönbauer Büchse 30,06, eine 300er Holland Magnum Kaliber, eine 22er Hornet mit zweistufigem Zielfernrohr und einen Winchester Repetierer. Er schlief immer, wie sein Vater geschlafen hatte, mit der Waffe im Kopfkissenbezug, doch bevor er an jenem Tag das Haus verließ, nahm er die Patronen heraus und legte die Waffe in die Nachttischschublade. »Er ließ sie nie geladen zurück«, sagte mir seine Mutter. Ich wusste es und wusste außerdem, dass er die Waffen an einem Ort verwahrte und die Munition an einem anderen, sehr entfernten, versteckte, so dass niemand, auch nur zufällig, der Verführung erliegen konnte, die Waffen innerhalb des Hauses zu laden. Das war eine ihm vom Vater auferlegte weise Gewohnheit, seitdem ein Dienstmädchen eines Morgens das Kopfkissen geschüttelt hatte, um den Bezug abzuziehen und dabei die Pistole beim Aufschlag auf den Fußboden losging, die Kugel den Schlafzimmerschrank zertrümmerte, die Wohnzimmerwand durchdrang, mit Kriegsgetöse durch das Esszimmer des Nachbarhauses schoss und einen lebensgroßen Heiligen auf dem Hochaltar der Kirche am äußersten Ende des Platzes in Gipsstaub verwandelte. Santiago Nassar, der damals sehr klein war, hatte jenen Zwischenfall nie vergessen und die Lektion gelernt. Das letzte Bild, das seine Mutter von ihm festhielt, war sein fluchtartiger Gang durchs Schlafzimmer. Er hatte sie geweckt, als er in der Badezimmerapotheke nach einem Aspirin tastete, und sie zündete das Licht an und sah ihn mit dem Wasserglas in der Hand in der Tür stehen, und so sollte sie sich seiner für immer erinnern. Nun erzählte Santiago Nassar ihr seinen Traum, doch sie achtete nicht auf die Bäume. Alle Träume mit Vögeln bedeuten gute Gesundheit, sagte sie. Sie sah ihn von derselben Hängematte aus und in der gleichen Stellung, in der ich sie fand, dahingestreckt vom letzten Aufflackern des Alters, als ich in dieses vergessene Dorf zurückkehrte und den zerbrochenen Spiegel der Erinnerung mit Hilfe von so vielen verstreuten Scherben wieder zusammenzusetzen versuchte. Sie konnte auch bei Tageslicht kaum noch Umrisse erkennen. Auf den Schläfen hatte sie Heilkräuter zur Linderung ihrer ewigen Kopfschmerzen, die ihr Sohn ihr bei seinem letzten Gang durch ihr Schlafzimmer hinterlassen hatte. Sie lag auf der Seite, an die Stricke am Kopfende der Hängematte geklammert, versuchte, sich aufzurichten, und im Dämmerlicht hing jener Geruch nach Taufkapelle, der mich am Morgen des Verbrechens überrascht hatte. Kaum war ich im Türausschnitt erschienen, da verwechselte sie mich mit ihrer Erinnerung an Santiago Nassar. »Dort stand er«, sagte sie. »Er trug den nur mit Wasser gewaschenen weißen Leinenanzug, weil er eine so zarte Haut hatte, dass er das Reiben des gestärkten Stoffs nicht ertragen konnte.« Sie saß lange Zeit in der Hängematte, Kressekerne kauernd, bis die Wahnvorstellung vorüber war, dass ihr Sohn zurückgekehrt sei. Dann seufzte sie. »Er war der Mann meines Lebens.« Ich sah ihn in ihrer Erinnerung. In der letzten Januarwoche war er 21 Jahre alt geworden. Er war schlank und blass und hatte die arabischen Augenlider und das Kraushaar seines Vaters. Er war der einzige Sohn einer Vernunftehe, die keinen Augenblick des Glücks gekannt hatte. Doch schien er mit seinem Vater glücklich gewesen zu sein, bis dieser plötzlich, 3 Jahre zuvor, gestorben war. Und er schien auch mit der einsamen Mutter weiterhin glücklich gewesen zu sein, bis zum Montag seines Todes. Von ihr hatte er den Instinkt ererbt. Von seinem Vater hatte er schon als Kind den Umgang mit Feuerwaffen, die Liebe zu Pferden und das Abrichten hochfliegender Raubvögel erlernt. Aber auch die schönen Künste der Tapferkeit und die Klugheit hatte er von ihm erlernt. Untereinander sprachen sie Arabisch, doch nicht vor Placida Linero, damit sie sich nicht ausgeschlossen fühlte. Man sah die beiden im Dorf nie bewaffnet und nur ein einziges Mal hatten sie ihre abgerichteten Falken bei sich, um bei einem Wohltätigkeitsbasar eine Beizjagdvorführung zu geben. Der Tod seines Vaters hatte Santiago Nassar gezwungen, seine Ausbildung mit Abschluss der Oberschule abzubrechen, um die Leitung der Familienhacienda zu übernehmen. Santiago Nassar war durch eigene Verdienste fröhlich und friedlich und hatte ein unbeschwertes Herz. An dem Tag, an dem sie ihn töten wollten, glaubte seine Mutter, als sie ihn im weißen Anzug sah, er habe sich im Datum geirrt. »Ich erinnerte ihn daran, dass es Montag sei«, sagte sie zu mir. Doch er erklärte ihr, er habe sich päpstlich weiß gekleidet für den Fall, dass er Gelegenheit haben sollte, den Ring des Bischofs zu küssen. Sie zeigte keinerlei Interesse. »Er wird nicht einmal von Bord gehen«, sagte sie zu mir. »Er wird wie üblich seinen Pflichtsegen austeilen und dann zurückfahren, woher er gekommen ist. Er hasst dieses Dorf.« Santiago Nassar wusste, dass das zutraf, aber der Prunk der Kirche übte eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf ihn aus. »Es ist wie im Kino«, hatte er einmal zu mir gesagt. »Das Einzige hingegen, was seine Mutter an der Ankunft des Bischofs interessierte, war, dass ihr Sohn nicht in den Regen kam, denn sie hatte ihn im Schlaf niesen hören. Sie riet ihm, einen Regenschirm mitzunehmen, doch er winkte ihr mit der Hand ein Lebewohl zu und verließ das Zimmer. Das war das letzte Mal, dass sie ihn sah.« Victoria Guzman, die Köchin, war sicher, dass es an jenem Tag nicht geregnet hatte, ebenso wenig den ganzen Februar hindurch. Im Gegenteil, sagte sie, als ich sie kurz vor ihrem Tod aufsuchte. Es wurde früher am Tag heißer als im August. Sie zerlegte gerade drei Kaninchen für das Mittagessen, umringt von hechelnden Hunden, als Santiago Nazar die Küche betrat. Er hatte immer ein unausgeschlafenes Gesicht, wenn er aufstand, erinnerte sie sich. Divina Flor, ihre kaum erblühte Tochter, reichte Santiago Nazar eine Tasse Hochlandkaffee mit einem Schuss Zuckerrohrschnaps jeden Montag, um ihm den Kater der vergangenen Nacht vertreiben zu helfen. Die riesige Küche mit der zischelnden Glut und den auf ihren Stangen schlafenden Hühnern atmete schweigend. Santiago Nazar kaute ein zweites Aspirin und setzte sich, um gemächlich seine Tasse Kaffee zu schlürfen. Dabei dachte er nach, ohne den Blick von den beiden Frauen zu wenden, welche die Kaninchen über dem Herdloch ausnahmen. Trotz ihres Alters war Victoria Guzman noch rüstig. Die noch ein wenig ungebändigte Kleine schien am Drang ihrer Drüsen zu ersticken. Santiago Nazar packte sie am Handgelenk, als sie ihm die leere Tasse abnahm. »Bist schon alt genug, um zugeritten zu werden«, sagte er. Victoria Guzman zeigte ihm das blutige Messer. »Lass sie los, Weiser«, befahl sie ohne Scherz. »Von diesem Wasser trinkst du nicht, solange ich lebe.« Sie war in der Fülle ihrer Jugend von Ibrahim Nazar verführt worden. Mehrere Jahre hindurch hatte er sie heimlich in den Ställen der Hacienda geliebt und als Dienstmädchen in sein Haus aufgenommen, als seine Zuneigung erlosch. Divina Flor, Tochter eines Ehemanns aus jüngerer Zeit, wusste sich für Santiago Nazars heimliches Bett bestimmt, und dieser Gedanke versuchte ihr vorzeitig Beklemmungen. »Ein Mann wie dieser ist nie wieder auf die Welt gekommen«, sagte sie zu mir, fett und verwelkt, umringt von den Kindern aus anderen Liebschaften. »Er war genau wie sein Vater«, erwiderte ihr Victoria Guzman, »ein Scheißkerl.« Und doch konnte sie sich eines schaudernden Grauens nicht erwehren, als sie sich an Santiago Nazars Entsetzen erinnerte, als sie einem Kaninchen samt und sonders die Innereien herausgerissen und die dampfenden Därme den Hunden vorgeworfen hatte. »Sei nicht so barbarisch«, sagte er, »stell dir vor, es sei ein menschliches Wesen.« Victoria Guzman brauchte fast 20 Jahre, um zu begreifen, dass ein Mann, der gewohnt war, wehrlose Tiere zu töten, plötzlich solches Entsetzen zeigen konnte. »Heiliger Gott«, rief sie erschrocken aus, »das alles war somit eine Offenbarung.« Trotzdem hatte sie am Morgen des Verbrechens so viel Wut angesammelt, dass sie die Hunde weiter mit den Eingeweihten der anderen Kaninchen fütterte, nur um Santiago Nazar sein Frühstück zu vergällen. So lagen die Dinge, als das ganze Dorf vom markerschütternden Tuten des Dampfes erwachte, auf dem der Bischof ankam.